Rheingau Musikfestival 2001. Auf Schloss Johannisberg hören wir heute einen Klavierabend mit dem Duo Anthony und Joseph Paratore. Die beiden Musiker interpretierten soeben Le Sacre du Printemps von Igor Strawinsky. Der erste Teil unserer Direktübertragung ist damit abgeschlossen. Im zweiten Teil des Konzertes von Schloss Johannisberg erwarten Sie weitere Werke für zwei